tauche wirklich weiter ein in diesen Strom. Ich habe uns so gesehen, wie, ja, ich komme gerade vom Urlaub auf dem Meer, wie wir so auf dem Meer treiben und ja, wie wirklich diese Strömung uns immer mehr rauszieht, ne, ins Meer hinein, und da ist so diese unendliche Weite, und es ist diese unendliche Weite in Jesus, ne, in ihm ist alles, in ihn haben wir alles, ne, und er zieht uns da immer weiter rein, das Wasser zieht uns da immer weiter rein, diese Gegenwart zieht uns immer weiter rein, wenn wir es nur zulassen, ja, wir dürfen nicht dagegen paddeln, wieder an Land kommen zu wollen, sondern wir dürfen es wirklich zulassen, in seine Gegenwart immer mehr einzutauchen. Und da ist alles, was du brauchst. Ja, da ist alles, was du brauchst, wie wir es gesungen haben. Da ist der Friede des Herrn. Er ist da. Da ist seine Liebe. Weißt du, wenn du aufhörst, dagegen zu paddeln, wenn du aufhörst, na, immer wieder versuchen, an Land zu kommen zu wollen, ja, dann wird es leicht. Du musst dich nur von ihm ziehen lassen. Ja? Du musst dich nur von ihm ziehen lassen. Und du kannst einfach mal so in Gedanken einfach mal in diese Weite reinschauen. Ja? Weißt du, wenn du so am Meer bist und du schaust nach hinten, dann erstreckt sich das Meer bis zum Horizont und weiter. Und so weit ist er. Und so viel hat er auch. Viel, viel, viel mehr für dich. Und da möchte er dich wirklich heute Abend reinziehen in diese Liebe. In diese Weite von ihm, ja. Wir denken ab und zu kurz, ja. Wir schauen nur immer 2 Meter nach vorne. Aber er möchte uns wirklich animieren, heute Abend wirklich weit zu schauen. Einfach ihn machen zu lassen. Einfach loszulassen von unserem Alltag, von unseren Sorgen, von irgendwelchen Bedrängnissen oder Herausforderungen. Einfach mal loszulassen, nirgends festzuhalten, ne? Nicht selber versuchen, dagegen zu paddeln, sondern einfach mal treiben lassen in diese Liebe, in diese Fülle hinein. Da ist noch viel, viel, viel mehr für jeden Einzelnen. Ja? Oh, da wirst du reingezogen in diesen Sog. Da ist der Sog der Liebe. Da ist der Sog des Friedens. Einfach der Leichtigkeit. Genieß es einfach mal. Lass alles los. Und lass dich einfach auf diesem Meer in seiner Gegenwart einfach mal treiben. Weißt du, dann ist es schön, da wird es gemütlich bei ihm. Ne? Er hüllt dich ein mit seiner Liebe, er hüllt dich ein mit seiner Gegenwart. Oh, da ist, ja, ich sehe einfach gerade bei dir, Dieter, ich habe einfach gesehen, wie du hörst mich, wie du auf der Luftmatratze einfach bist, ne? Und Jesus kommt und zieht dich einfach noch weiter Richtung Tiefe hinein, ja, und da ist einfach, ich habe einfach so gesehen, wie so eine neue Ebene bei dir einfach jetzt anfängt, eine neue Herrlichkeit sich in deinem Leben breit macht, genau, wie du noch tiefer reinkommst da in diese Herrlichkeit rein. Und einfach, ja, auch Menschen wirklich berührst mit dieser Herrlichkeit. Genau, da ist also einfach ein neues Level, habe ich so gesehen, bei dir. Oh ja, spielt weiter. Nicht aufhören. lasst einfach fließen, ja. Oh, er ist da, weißt du. Ich habe heute wieder in der Bibel gelesen, er hat uns wirklich abgewaschen, er hat uns geheiligt, er hat uns rein gemacht. Und es gibt nichts Schöneres, als in dieser Heiligkeit zu sein, in dieser Reinheit zu sein. Und ich habe einfach gerade den Eindruck auch noch, dass wirklich, dass du dich gar nicht so heilig fühlst, dass du dich gar nicht so rein fühlst eigentlich, ne? Dass du sagst, boah, ich habe vielleicht irgendwas gemacht oder so, und da, ja, ich fühle mich gar nicht mehr so heilig, und kann ich da überhaupt noch weiter reingehen? Und Jesus sagt dir heute Abend, ja, du bist geheiligt. Du bist geheiligt. In dem Moment, wo du Jesus angenommen hast, ja, wurdest du reingewaschen. Du bist geheiligt, du bist gerechtfertigt. Du bist gerechtfertigt vor Gott. Lass dich nicht abhalten vom Teufel, der dich hier wieder an Land ziehen möchte, ne, und auf den Boden der Tatsachen. Nein, es gibt ein anderes Level für dich. Ja, es gibt seine Gegenwart. Bei ihm, da schwimmst du. Ja, da ist richtig was los. Bei ihm. Also lass dich nicht davon abbringen. Ja? Oh Herr, danke Herr. Danke Herr. Danke Herr. Oh, danke Herr, dass du jeden Einzelnen jetzt auch gerade berührst, was er gerade benötigt. Du siehst, ja, mit welcher Erwartung heute auch jeder gekommen ist. Und ich danke dir, dass du jeden Einzelnen da auch berührst, touched, ganz persönlich jetzt touched. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Sarah, bei dir hatte ich gerade ein Bild. Du hast hochgeguckt, also im Bild jetzt, die Sterne angeschaut, und Gott hat einfach so, im Geist habe ich das einfach so gehört, ja, wie Gott oder der Geist zu dir gesagt hat, ich habe viel, viel, viel mehr noch für dich. Ich habe viel, viel, viel mehr noch für dich. Geh einfach weiter, lass dich nicht aufhalten. Ja? Und du hast die Sterne angeguckt, und wie bei Abraham, ja, da hat er gesagt, die Nachkommen. Und bei dir habe ich einfach so den Eindruck gehabt, da ist viel, viel, viel mehr. Nimm einfach eins nach dem anderen mit. Ja? Ich habe so viele Sachen, so viele gute Sachen für dich vorbereitet. Und geh einfach weiter, und es wird dir zufallen. Ja? Also wie dann, ich habe so die Sterne einfach runterkommen sehen, und wie du eins nach dem anderen also eingesammelt hast. Da ist noch so viel mehr und ja, so viel Geschenke letztendlich, was er für dich vorbereitet hat. Nimm sie einfach mit und geh weiter. Genau. Danke, Herr. Und das setzen wir jetzt auch frei in den Namen Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr, dass da so viel mehr ist. Und es gilt auch für jeden Einzelnen hier auch, ja, auch der am Livestream zuschaut. Da ist viel, viel, viel, viel, viel mehr noch, was Gott für uns vorbereitet hat, was Gott für dich vorbereitet hat. Ja? Lasst uns da wirklich bewusst reinsteigen, bewusst reingehen in diese Dimension des Geistes, in seine Dimension. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, ja, er möchte heute einfach, wie wir es bei der Begrüßung schon hatten, dass wir einfach das downloaden, was er für uns hatte. Ja, wir haben am Anfang, wo Sabrina gefragt hat, wo wir gesagt haben, ja, wer hat Erwartungen? Da haben fast alle gestreckt. Glaub einfach dran, dass er dir heute begegnet und diese Erwartung, wie du auch hast, wirklich heute erfüllt. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du, ja, Wünsche erfüllst, Erwartungen erfüllst. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Ich habe gerade noch den Eindruck gehabt, finanzielles Wunder, finanzielles Wunder. Wer braucht finanzielles Wunder hier? Gibt es jemanden, der hier ein finanzielles Wunder braucht? Okay, Geld braucht man immer, ich weiß. Aber so wirklich, wo du sagst, hey, ich bräuchte jetzt da wirklich so ein finanzielles Wunder, so den nächsten Gang. Bei dir? Ja? Bei dir auch, oder? Beide? Du nimmst mit, okay? Aber dann kommt ihr zweimal nach vorne. Du darfst es mitnehmen, und die anderen dürfen es auch mitnehmen. Und wir wollen das jetzt wirklich, wirklich freisetzen. Ich habe das so wirklich gesehen, so ein Tresor, der einfach aufgegangen ist und das Geld einfach rausgefallen ist. Und so danke ich dir jetzt, Herr. Ich danke dir für das finanzielle Wunder in dem Namen Jesus. Und da, wo es, ja, du bist unser Versorger, Herr, und du bist sein Versorger, Herr Jesus. Und ich danke dir jetzt, Herr, dass der Tresor, der himmlische Tresor jetzt aufgeht und das Geld wirklich ihm zufliegt in dem Namen Jesus. Und zwar jetzt, wir setzen es jetzt frei, und ich danke dir, dass es jetzt im Sichtbaren da ist, Herr. Ich danke, dass ihr dieses finanzielle Wunder sehen darf in dem Namen Jesus. Danke, Herr, auch bei dir, Herr. Ich setze es frei. Ich setze es frei, Herr, in dem Namen Jesus. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, Herr, dass auch bei ihm dieser Tresor jetzt aufgegangen ist in dem Namen Jesus und das Geld da ist, Herr, für was er auch benötigt, Herr, was er aufbauen möchte, Herr, was er auch vielleicht zurückzahlen muss oder bezahlen muss. In dem Namen Jesus ist es jetzt mehr als genug da und zwar jetzt in dem Namen Jesus. Danke, Herr, dass du unser Versorger bist. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Und freigesetzt in dem Namen Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Und für alle anderen auch, ich danke, Herr, dass du wirklich unser Versorger bist und dass du wirklich, ja, uns mit allem versorgst, was wir benötigen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Oh, danke, Herr. Mach mal noch ein bisschen Lobpreis. Da ist gerade Jesus ist, ich habe einfach so, ja, im Geist gesehen, wie Jesus wirklich da ist und noch austeilen möchte. Er ist heute Abend noch nicht am Ende. Er möchte einfach weiter austeilen. Lasst uns da einfach noch mal ein Lied singen. Danke, dass du wirklich da bist, Herr Jesus. Wir brauchen dich so, so sehr, Herr, wie die Luft zum Atmen. Und danke, Herr, dass du wirklich alles in deiner Hand trägst. Und wir es nicht noch tragen müssen, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Ich vertraue dir. Deine Liebe durchfährt mein Leben. Ich vertraue dir. Du hast mir alles gegeben. Ich vertraue dir. Deine Liebe durchfährt mein Leben. Ich habe gerade noch so gesehen im Geist, wie wirklich Jesus so zu jedem Einzelnen von uns gegangen ist und ausgeteilt hat. Und er hat einfach uns mit neuen Visionen letztendlich ausgebracht. Das ist für jeden Einzelnen kann das anders ausschauen, aber einfach berührt mit einer neuen Vision, um Menschen zu erreichen, ja, um uns Mut zu geben, den Schritt auch zu machen, ja, auf Menschen zuzugehen, Menschen zu berühren, ja. Und ich habe auch einfach nochmal gesehen, wie so eine Tür aufgegangen ist im Geist, wo wirklich auch Eindrücke auf uns warten, Träume auf uns warten, die Gott uns einfach geben möchte für unser Leben und für das Leben von unserem Umfeld, ja. Und da möchte er uns einfach Eindrücke geben, dass wir einfach Menschen, wenn wir die auf der Straße sehen oder die dann einfach wissen, was mit denen los ist, ja, sie ansprechen können, sie berühren können, wirklich direkt von Gottes Herz aus, dass wir da einfach sprechen dürfen. Und er möchte uns da wirklich in einen tieferen Raum heute Abend auch noch reinführen für Visionen, für Eindrücke, für unser Umfeld, aber auch für uns selber. Und so danke ich dir und ich möchte es einfach noch freisetzen in dem Namen Jesus. Ich danke dir, Herr, ob wir jetzt im Beruf sind, ob wir durch die Straßen gehen, ob wir einkaufen gehen oder wo auch immer, Herr. Ich danke dir, dass du uns aufmerksam machst auf die Menschen, die du zu dir reinziehen möchtest, ja, die bereit sind, ja, die Ernte ist groß. Und ich danke dir, Herr, dass du uns da die richtigen Worte immer gibst, Herr, dass du uns da die richtigen Eindrücke letztendlich auch gibst, um diese Menschen wirklich reinzuziehen, Herr, dass wir wirklich von deinem Herz, dass dein Herz ausgegossen wird, einfach diese Worte von deinem Herz direkt an die Menschen übertragen werden, nicht unsere Worte, sondern das, was du auf dem Herzen hast für die Menschen. Und so danke ich dir, Herr, und ich setze es jetzt frei in dem Namen Jesus, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Und ich habe einfach noch ein Bild gehabt für dich, Valerie. Und zwar in der Schule. Und ich weiß nicht, ich glaube, sogar der Pastor hatte, ich weiß nicht, ob er das schon mal gesagt hat zu dir, aber es kam mir so bekannt vor. Ich habe dich einfach in der Schule gesehen und ich habe einfach gesehen, wie durch dich in der Schule wirklich was bewegt wird. Und nicht nur in der Schule an sich, sondern dann auch nach oben, also höher letztendlich. Also nicht nur für die eine Schule, sondern dass du wirklich Sachen bewegst, die dann fürs ganze Land letztendlich dann auch gelten. Und das habe ich einfach so gesehen im Geist. Und dass du da wirklich, dass deine oder dass seine Liebe letztendlich auch, die durch dich fließt, einfach ausgegossen wird über die ganzen Schüler und dass da wirklich so eine Art Erweckung letztendlich auch stattfindet im Schulsystem. Und das setzt man wirklich frei in dem Namen Jesus. Und wir danken dir für jeden Schüler bei der Valerie, Herr. Wir danken dir für die ganze Schule. Wir danken dir auch für die Vorgesetzten. Und ich danke dir, Herr, dass du ganz besonders durch die Valerie wirkst in dem Namen Jesus. Ich danke dir da dafür. Ich danke dir, dass die Liebe wirklich ausgegossen wird durch sie an alle Schüler und dass sie wirklich für die Schule verändern wirkt, für das ganze Land, Herr, dass da wirklich auch wieder dein Wille geschieht und das, was du letztendlich unterrichten möchtest, dass das in die Schulen reinkommt und nicht irgendwelche Gender-Sachen oder irgendwas anderes, sondern dass da wirklich ein Switch stattfindet, Herr, in dem Namen Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ja, wenn jemand von euch auch einen Eindruck hat da oder ein Bild gesehen hat oder irgendwas, darf er das auch gerne weitergeben. Wenn jemand das hat, einfach vorkommen. Genau. Also ich habe während der ganzen Überleitung, also schon zu Beginn, ich habe schon seit etwas längerer Zeit so eine Riesenzunge hier gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. So eine menschliche Zunge. Und es kommt mir so vor, wie wenn Gott einfach unsere Zungen lösen möchte. Und ich habe es auch immer mit Weissagen. Ja? Und mir kommt so vor, als wenn er das einfach noch mehr aktivieren möchte. Und ich habe ihn einfach mal gefragt, ja, was heißt denn Weissagen? Und dann meinte er so einfach, dass man seine Wahrheit ausspricht, ja, über Dinge. Und die müssen sich dann der Wahrheit beugen und fügen. Und ja, ich empfinde einfach, weil ich höre immer so eine Aufforderung, Weissage, Weissage, Weissage, dass er das einfach nochmal ganz neu auch aktivieren möchte. Ja, also, okay. Also alle mal empfangsbereit. Ja, Vater, wir weihen jetzt dir unsere Zunge ganz neu, ja. Unsere Zunge ist deine Zunge. Deine Zunge ist unsere Zunge. Weissage du durch uns. Weissage du durch uns. Sprich du durch uns. Weissage, Weissage. Rufe, rufe, hol herunter, was im Himmel ist, auf die Erde durch uns, ja. Setze frei, was im Himmel gelöst ist durch uns. Übernehme, übernehme die Herrschaft, ja, durch uns, ja. Dein Reich kommt, dein Licht soll durchbrechen durch uns. Danke für diesen Durchbrechergeist, der sich freisetzt durch unsere Weissagung. Danke, Herr, für neue Landeinnahmen, für neue Eroberungen im Geist. Danke für neue Gebiete im Geist. Danke für neue Gebiete im Geist. Danke, danke. Ich habe noch einen Eindruck, weil ich sah gerade diese Ukraine und diese Gegenbewegung, die ja jetzt, wo was frei ist, wo was in Gang gekommen ist, wo es auch sichtbar wird. Und so empfinde ich auch, wie wir Gebiete einnehmen, die längst uns gehören, ja, die längst vom Himmel für uns vorgesehen sind, ja, durch unsere Zunge, ja. Der Vater bewirkt es durch sein Wort in unserem Mund. Amen. Amen. Danke, Herr. Halleluja. Hat noch jemand was? Ein Bild, einen Eindruck gehabt, was er gern weitergeben möchte? Ich wollte noch ganz kurz sagen, als ich bei Sarah einfach dieses königliche Blau ihres T-Shirts jetzt so angeschaut habe, ist mir einfach gekommen, ja, wir sind Könige und wir müssen, und Könige erteilen Befehle, Proklamation, ja, wir dekretieren, wir proklamieren, und es passt wirklich auch zu dem, was Sarah gesagt hat, wir proklamieren die Wahrheit über unserem Land, wir proklamieren die Wahrheit, Amen, über Einzelpersonen, Amen, wir proklamieren die Wahrheit über bestimmte Situationen, so wie der Geist uns leitet, und das, was wir sagen, das Wort Gottes, das hat wirklich Kraft. Der Feind möchte uns es immer mal wieder rauben, aber wir lassen es nicht zu, sondern im Gegenteil, wir stehen auf und wir proklamieren das Wort Gottes, das lebendige, kraftvolle Wort Gottes. Wir proklamieren die Wahrheit. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, möchte noch jemand? Hat noch jemand jetzt die Chance? Es noch weiterzugeben? Traut euch? Ja? Also du hattest ja so einen Eindruck gerade, wo es darum geht, so mehr oder weniger Geistesgaben, die wirksam werden durch uns, um das Reich Gottes zu bauen. Also ich habe heute eine Frau gesehen, das habe ich noch nie gesehen, die hatte irgendwie so eine halbe Prothese und es war aber verbunden mit einem Teil vom Bein. Und also bei mir passiert es oft so, ich bin unterwegs und ich spüre immer das Team Geist, geh hin und bete, habe ich jetzt in dem Fall nicht gemacht, aber ich spüre ganz stark vom Geist, dass praktisch der Herr seine Wunderkraft auf der Straße wirksam werden möchte. Also sprich, dass auch, also ich spüre halt immer dieses Ziehen vom Geist, und ich glaube, das sind beispielsweise auch so Sachen, wo der Herr Gliedmaßen nachwachsen lassen möchte auf der Straße. Also das heißt, dass wir nicht nur prophezeien auf der Straße oder praktisch, ich habe das schon mal erlebt, wo ich in jemand was reingesprochen habe und sofort hast du die Augen des Glaubens gesehen und hat es sofort gegriffen, weil das halt ein Wort vom Herrn war. Und also ich habe das jetzt beim letzten Straßeneinsatz mit der Astrid erlebt, da haben wir für jemand gebetet, es war sogar Moslem, und dann sind ihm die Beine gleich gewachsen, gell? Und dann hat er im Nachhinein gesagt, ich bringe euch die ganzen Leute, also das habe ich immer wieder im Geist, es werden Zeichen und Wunder auf der Straße passieren, auch was weiß ich, Moslems, die drastische Heilungen auf der Straße erleben, und die überfluten uns dann sozusagen. Amen. Amen. Und Das setzen wir frei in dem Namen Jesus, setzen wir das frei, dass wirklich Zeichen und Wunder uns begleiten, dass wirklich noch mehr Zeichen und Wunder passieren, wenn wir auf die Straßen gehen, wenn wir in den Supermarkt gehen, wenn wir ins Geschäft gehen, wo auch immer, Herr. Ich danke dir, Herr, dass deine Zeichen und Wunder uns begleiten, Herr, und dass wirklich die Menschen dadurch ins Reich Gottes gezogen werden, Herr. Zuerst einer und der bringt noch viel mehr mit und dann die anderen und die bringen noch mehr, viel mehr mit, dass da wirklich eine Überflutung ist, Herr. Ich danke dir dafür und das setzen wir jetzt frei. Wir setzen auch diese Menschen frei in dem Namen Jesus. Danke, Herr, Halleluja, danke, Herr. Amen. Möchte noch jemand? Wenn wir gerade im Flow sind. Hat noch jemand was? Ja, yes. Dachte ich mir doch, da kommt noch was. Genau. Ich wollte es jetzt nicht zurückhalten, weil du hattest ja vorhin den Eindruck mit diesem, dass Jesus da auf diesem Wasser und so in die Tiefe zieht. Und dann habe ich gesehen, wie wir rückwärts auf der Luftmatratze liegen, und Augen geschlossen haben und wie dann so die starke, große Hand Gottes kam. Aber das war einfach auch liebevolle Hand, weil er hat einfach mit dem Finger dann einfach so an dem Kissen so gezogen und so ein bisschen gedreht. Und ich glaube, dass er sich das wünscht einfach, dass wir uns da mal fallen lassen, reinfallen lassen und einfach Zeit mit ihm genießen, weil dieses ganze Tun und Leisten und Bitten und Machen, das tun wir genug, sagen wir mal so, er sehnt sich da, glaube ich, danach. Und als du das dann auch für ihn hattest, dann mit dieser Luftmatratze, war das einfach für mich eine Bestätigung. Konnte es jetzt nicht sagen. Amen, danke, ja, Halleluja. Das ist echt wichtig, auch einfach mal diese Gegenwart zu genießen, sich fühlen zu lassen, um dann letztendlich wieder rauszugehen, die Menschen zu Jesus zu führen und die Zeichen und Wunder dann auch zu sehen. Ja, genau. Ja, dann dürfen wir das Wort Gottes jetzt hören. Anfang tut Sabrina, ich übergebe dir. Halleluja. Genau, also wo du die Überleitung gemacht hast, da habe ich einfach auch ganz gehört, so lass los. Lass wirklich los. Weil wir haben immer so die Angewohnheit, wir klammern uns an die ganzen Sachen dran, an irgendwelche Problemchen, an irgendwelche Ängste, an irgendwelche Sachen. Und wir klammern uns da einfach total dran. Und Gott sagt dir heute, lass los. Lass los. Jetzt sagen wir mal alle zusammen, ich lass los. Ich lass los. Und nochmal so, als würden wir es glauben. Ich lass los. Halleluja. Und ich habe das gestern gesehen. Ich habe einen Superman-Film angeschaut. Zur Hälfte, er war nicht sonderlich gut. Und es war so, also ich weiß nicht, wer mit der Geschichte von Superman bekannt ist. Es ist ja so, er hat ja seine Freundin, Frau, ich weiß nicht, wie der Beziehungsstatus genau ist zwischen den beiden, die Lois Lane. Und er ist ja Reporter und so. Und die Lois Lane, die hat quasi in ihrer Reportertätigkeit, wollte die einen Bösewicht halt interviewen. Und es ging halt schief und sie war halt dann da in Haft. Und dieser Bösewicht hat sie halt dann zum Schwitzkasten gehabt und er hatte eine Waffe, alles ganz dramatisch. Aber sie wusste ja, dass ihr Freund Superman ist. Und dann plötzlich, natürlich auf den Superman, er kommt durchs Dach geschossen, macht hier diesen krassen Psst. Und steht dann da so dran und der Bösewicht wusste ja gar nicht, was los ist. Und Superman schaut dann seine Freundin oder seine Frau an und sie nicken sich nur so zu. Und es war so, dass sie ihre Hände quasi auf diesem Arm hatte. Also der Arm hatte sie so im Schutzkasten und sie hatte die Hand so drauf. Und dann, als Superman so genickt hat, hat sie diese Hände weggenommen. Und dann konnte wirklich er durchrauschen und hat diesen Bösewicht einfach von ihr weggenommen. Und das ist wirklich, wenn wir an unserem Problem festhalten, dann kann Jesus nicht eingreifen. Wenn wir festhalten, dann kann er gar nicht wirken. Weil wenn er sie festgehalten hätte, dann wäre sie mit verletzt worden, dann hätte er gar nicht das machen können, was er wollte. Das heißt, es ist wirklich, lass los, lass Jesus machen. Du kannst es gar nicht selber und dir kann auch keiner widerstehen. Es steht in der Bibel, glaube ich, irgendwo, es kann dir keiner widerstehen. Wenn wir Gott an erster Stelle setzen, dann öffnet er alle Türen, dann macht er alles gut, dann ebnet er die Wege, dann füllt er die Täler auf und macht die Berge platt und er macht einen Weg, wenn wir sein Reich an erster Stelle setzen. Und mir ging das auch mal so in einer Arbeitsstelle, wo ich war. Ich wurde eingestellt und dann kam ziemlich schnell raus, dass ich quasi für meine Abteilungsleiterin die Nachfolge sein soll. Und dann haben wir dahin gearbeitet und ich habe, es war eigentlich allen klar, dass es so sein wird. Und dann habe ich aber meinen Chefs damals gesagt, ich will aber nicht wie Sie 12 Stunden am Tag arbeiten. Weil ich wirklich gesagt habe, ich will mein Glory House leiten, ich will freitags in die Gemeinde, ich will sonntags hier hin, ich will evangelisieren gehen. Und wenn ich 12 Stunden am Tag arbeite, dann habe ich einfach die Kraft nicht. Und es war dann effektiv dann so zum Schluss, dass ich quasi von diesem Posten durfte ich nicht haben. Ich wurde dann quasi aus dem Büro genommen, ich wurde woanders ganz anders hingesetzt und ich wurde mit irgendwelchen ABM-Maßnahmen versorgt, einfach, genau. Und dann wurde eine neue Person eingestellt, die dann quasi zu meiner Abteilungsleiterin kam, die eingearbeitet wurde und so. Und ich saß dann da und ich dachte mir, hä, was passiert hier? Das ist meine Stelle, ich weiß, dass es meine Stelle ist. Und ich war wirklich entsetzt. Und es ging dann wirklich so weit, dass ich sagte, okay, ich kündige jetzt da, weil ich weiß, das ist irgendeine Sackgasse, ich komme da nicht weiter, ich muss da einfach gehen. Und dann war ich auch in der Konferenz und plötzlich hatte einer der Sprecher einen Eindruck, dass hier ein Mann und eine Frau ist, die von Gott jetzt erhöht werden in der Arbeit. Aber sie sollen sich nichts darauf einbilden, nicht stolz werden, weil das ist nur von Gott. Und dachte immer, okay, das ist mein Wort. Und dann gehe ich zurück an meinen Platz, nimm mein Handy raus und dann sehe ich eine SMS oder WhatsApp von meiner Abteilungsleiterin, dass die Person, die für mich eingestellt wurde, ich weiß nicht mehr, ob sie gekündigt hat oder gekündigt wurde, auf jeden Fall ist sie sofort weg. Das heißt, der Weg war frei für mich auf die Stelle. Und dann haben es die Chefs noch mit der versucht oder mit der und vielleicht mag ja die, aber sie haben einfach keine andere Alternative gefunden außer mich. Und es ist wirklich, und ich hatte dann diese Stelle und ich war auch glücklich damit und alles. Und es ist wirklich so, die Welt kann sich sträuben, so wie sie will. Die Welt kann dir Prügel zwischen die Beine werfen, so wie sie will. Die Welt kann wirklich machen, was sie will. Aber wenn Gott einen Plan für dein Leben hat, dann ist es komplett irrelevant, was die Welt tut. Sondern du gehst einfach voran, du sagst, okay, Herr, ja, du lässt es auch los. Ich meine, hätte ich es wirklich losgelassen, dann hätte ich mir, glaube ich, ein paar schlaflose Nächte und schlechte Stunden erspart an der Stelle. Aber ja, der Herr hat wirklich den Weg, der Herr macht den Weg frei. Und das will ich euch einfach sagen, wirklich vertraut da auf ihn. Auch wenn ihr vielleicht irgendwelche Sachen noch habt, oder Prophetien oder Wünsche im Herzen, wo ihr wisst, es ist vom Herrn. Aber wenn ihr sagt, es ist noch nicht da, ich warte schon so lange, ich bete da rein, ich möchte es machen, es ist noch nicht da, dann gib es ihm wirklich ab, lass es auch los. Lass es los, halt dann nichts verbissen fest, sondern genieß nur Jesus. Genieß seine Gegenwart, geh in das rein, was er für dich vorbereitet hat und er wird die Wege freimachen. Und es ist einfach das Wunderbarste, was es gibt. Und ich habe das auch so gesehen, ich meine, in der Bibel wird oft davon gesprochen, dass er der Bräutigam ist und wir sind die Braut und welcher Bräutigam meinst denn nicht gut mit seiner Braut? Wer wird denn seiner Braut nicht das Schönste eigentlich vorbereitet haben, nicht das Schönste haben, geben wollen, die größte Liebe überschütten wollen, alles schenken wollen? Wenn wir immer die Ehepaare hier angucken, das sieht man doch ganz genau, wie ein Bräutigam mit seiner Braut umgeht. Und so viel, viel, viel, viel, viel mehr ist ja Jesus mit uns. Und da will ich euch wirklich ermutigen, so wie es der Tobias gesagt hat, wirklich in diese Intimität mit Jesus reinzugehen, ihn sehen, ihn kennenlernen, ihn spüren, ihn mit ihm Zeit verbringen und auch sehen, wie gut er ist, wie gut er es mit dir meint, wie liebevoll er ist, was für eine Liebe von ihm zu dir ausgeht. Und da will ich euch wirklich heute ermutigen, geht da wirklich rein in diese Intimität mit Jesus, lernt ihn kennen, schaut ihn an und ihr werdet sehen, dass da gar nichts anderes ist außer Liebe. Nur Liebe ist zwischen dir und Jesus. Genau. Amen. Ja, Gott ist immer dasselbe zu allen Zeiten. Und das war schon im Alten Testament so. Und ich bin jetzt in letzter Zeit immer wieder daran erinnert worden, an diese Szene, wo Mose Gott begegnet, in der Wüste, wo Mose dann auch den Auftrag bekommen hat. Ich brauche das ja auch jetzt gar nicht wiederholen, das wisst ihr alle. Mose hat den Auftrag bekommen, sein Volk aus Ägypten herauszuführen. Und da gab es dann verschiedene Diskussionen hin und her, also so ähnlich auch. Der Mose hat sich auch irgendwo versetzt, gefühlt auf der Seite gefühlt, hat ewig lange irgendwo die Schafe in der Wüste gehütet und so weiter und so weiter. Ja, und jetzt war der Augenblick und er war schließlich bereit hinzugehen zu seinem Volk, zu dem Volk, das hieß damals noch nicht Volk Israel, und zu sagen, Gott hat mich beauftragt, euch herauszuführen. Und das einzige Problem, das er hatte, war, er hat gesagt, ja, was soll ich sagen? Von wem kommt denn der Auftrag? Wer bist denn du? Also er hat nach der Identität gefragt von Gott. Und was wisst ihr, was Gott geantwortet hat? Ich glaube, das weiß jeder von euch. Ja, Gott hat gesagt, ich bin, der ich bin. Punkt, fertig, aus. Ich habe immer früher gedacht, meine Güte, okay. Also wir können nie erfahren, wer Gott wirklich ist. Er sagt immer bloß, ich bin, der ich bin. Und ja, okay. So wird es schon sein irgendwo. Und dann mit der Zeit habe ich das ein bisschen anders gesehen. Also zum einen ist es ganz früh im Alten Testament und Gott hat erst begonnen, sich zu offenbaren. Und später, dann im Laufe der Geschichte, da offenbart sich Gott immer ganz neu, immer detaillierter. Und später, wo Jesus dann da war, da haben die Jünger ja gesagt, zeig uns den Vater. Da waren wir also schon bei dem Thema Vater. Und er hat gesagt, ja, schaut mich an. Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. So ist es eine ständige Entwicklung. Ich glaube, damals war diese Aussage, ich bin, der ich bin, war auch ein Hinweis drauf oder ein Anreiz, mit anderen Worten, ja, frag doch mich nochmal detaillierter, wer ich denn bin. Also, Mose, lass doch das nicht einfach so stehen. Für die anderen vielleicht, aber du darfst ruhig noch mehr fragen. Also wir dürfen Gott immer fragen. Immer, immer. Ja, wie sieht denn das aus? Wo ist mein Platz? Wie Sabrina jetzt gerade vorher gesagt hat. Sie hat genau gewusst, ja, das ist der Platz. Und so dürfen wir Gott immer wieder fragen. Ja, am Anfang ist es ja auch so, bevor wir gläubig geworden sind, haben wir auch gefragt, ja, wer bin ich denn? Sozusagen, was ist denn meine Identität? Und Gott sagt dann, okay, du bist, der du bist. Und zwar von Anfang an hat Gott schon festgelegt, unsere Identität, ich bin, der ich bin, hat gesagt, du bist, der ich bin. Also wir sind wie Jesus in dieser Welt, wir haben diese ganzen Eigenschaften, die Stück für Stück hervorkommen, die Früchte des Geistes, die Stück für Stück hervorkommen, die kommen ja nicht einfach so, sondern die kommen ja aus dieser Fülle des Geistes von unserem Vater, aus der Fülle von Jesus. Stück für Stück beginnt das Ganze und das ist unsere eigentliche Identität und nicht, es kann sein, dass auch jemand jetzt zuschaut, der von Anfang an schon immer wieder gehört hat, du taugst sowieso nichts, du kannst es sowieso nicht verstehen, du bist viel zu blöd für irgendwas, du hast sowieso keine Chance, du musst schauen, dass du überhaupt mal irgendwo Land gewinnst und niemand liebt dich, du bist sowieso das fünfte Rad am Wagen und so weiter und so weiter. Da gibt es viele, viele verschiedene Dinge, wo der Feind kommt, wo der Teufel kommt, wo der Satan kommt und seine Helfershelfer und seine auch Menschen benutzt, um uns eine falsche Identität zu geben. Lügen über unsere Identität zu verbreiten. Schon von klein auf werden Lügen über unsere Identität verbreitet. Und dann kommt dieser Punkt, wo Gott sagt, du bist der ich sage, dass du bist. Ich habe festgelegt, wer du bist. Und das dürfen wir auch immer wieder nachfragen. Wer bin ich denn? Wer bist du? Und in diesem Dialog erkennen wir, wer wir sind, unsere wahre Identität. Und wir dürfen danach fragen, nach unserer wahren Identität. Amen. Wer bin ich, dass ich dieses Mikro in der Hand halten darf? Ja. Ja. Was passiert denn dann, oder wie komme ich denn in diese Identität dann eigentlich rein? Also das, was Sabrina jetzt eben gesagt hat, mit Intimität, ich gehe in die Intimität hinein, indem ich ins Wort natürlich gehe, aber ich kann auch anders in die Intimität hineingehen, indem ich einfach mich, dass ich einfach mal still werde. Ganz wichtig. Wenn ich nicht still werde, kann ich Gott nicht hören. Der ist nicht im Donnern, der ist nicht in Erdbeben, der ist nicht im Feuer, der ist in dem sanften Säuseln. Und das ist wichtig. Wenn ich Gottes Stimme hören möchte, muss ich ruhig werden. Ich muss mir Zeit nehmen, mich hinsetzen und ruhig werden. Und dann spricht er zu dir. Und du kannst es auf unterschiedliche Arten und Weisen machen. Du kannst es aufschreiben. Ich mache das, dass ich das aufschreibe morgens. Ich schreibe mir mittlerweile so eine Abkürzung hin und schreibe dann, Vater, was hast du? Früher habe ich hingeschrieben, dein Knecht, heute schreibe ich deinem Sohn zu sagen. Und das schreibe ich so als Überschrift dahin. Und dann werde ich still und dann höre ich einfach, was Gott mir zu sagen hat. Und ich richte mich dann so drauf aus. Und ich merke da wirklich wie so eine innerliche Himmelfahrt. Und dann, zack, ist mein Geist im Himmel oben. So, und wenn ich dann da bin, dann mache ich erst nochmal die Tür hinter mir zu, damit da keine anderen Stimmen reinkommen. Schließe ich bewusst einfach die Tür hinter mir, damit ich keine anderen Stimmen höre, außer die Stimme von Gott. Und dann höre ich, was er mir zu sagen hat. Und dann am Anfang, wo ich das gemacht habe, hat er mir ganz viel über meine Identität gesagt. Also, dass er mich liebt. Das hat er mir tausendmal gesagt, bis ich es dann auch geglaubt habe. Ja, weil das so ist, wie Dieter gesagt hat, weil dir halt andere Sachen früher eingeredet worden sind dann. Ne? Und das ist so wichtig, einfach Gottes Stimme zu hören und wie das zu lernen, wie das geht. Und manchmal weiß man das noch nicht oder es sind tausend andere Stimmen. Dann schließt die Tür hinter dir. Und die Stimme von Gott, die ist nicht anklagend. Die klagt dich nicht an, das ist der Ankläger der Brüder, was du beschrieben hast, sondern die Stimme von Gott, die spricht nur Liebe. Das ist nichts, was mich runterzieht oder was hast du wieder gemacht oder den Fehler oder das. Wenn er solche Stimmen hört, das könnte er gleich in eine Tonne schmeißen, das ist nicht von Gott. Und dann schreibt ihr das auf oder behaltet für euch das, was gut ist, das Beste. Und wenn ihr irgendwas kriegt, was nicht gut ist, dann in eine Schublade stecken und erstmal warten, vielleicht kommt später nochmal eine andere Erkenntnis. Und ja, Erkenntnis, Liebe. Und jetzt war ja eben auch im Raum diese Versorgungsgeschichte, wo ihr beiden hattet. Und ich will einfach noch mal kurz ein Zeugnis erzählen über Versorgung, weil Gott mich wirklich jetzt echt total versorgt hat. Also Yahweh Jireh, Gott ist mein Versorger, das stimmt sowas von. Das stimmt sowas von. Also Gott hat mich jetzt dreimal oder jetzt viermal eigentlich extrem versorgt. Erstes Mal war das bei meiner Scheidung. Da hatte ich einen Betrag zu zahlen meiner Ex-Frau und dann bin ich zu einem prophetischen Abend gegangen und der Schüler des Propheten hat gesagt, hier sitzt einer im Raum und der geht demnächst vor Gericht und der soll das im Willen Gottes machen. Und dann habe ich gewusst, ich bin es. Ich habe aber nicht die Kohle dafür. So, und jetzt, dann hat Freunde von mir, denen habe ich das erzählt, dass ich das ehrlich machen möchte. Und dann haben die mir gesagt, dann zahlen wir dir das halt. Und die kannte ich erst ein halbes Jahr. Also eigentlich waren es auch gar nicht so richtig meine Freunde. So, und das war die erste Versorgung, indem ich das gemacht habe, ist die Scheidung super durchgelaufen. Ich habe nie mehr Probleme mit meiner Ex-Frau gehabt. Vor Gericht 0-0 ausgegangen, alles super. Selbst die Richterin hat das gesagt. Das war das Erste, das ist schon vor ein paar Jahren gewesen. Letztes Jahr habe ich von einer Patientin einfach so Geld geschenkt bekommen in einer Behandlung. Ich habe nur gesagt, ich würde gerne mal nach Israel gehen, aber ich habe nicht das Geld dafür. Und dann lag da bei der nächsten Behandlung ein Stift und ein Zettel und die hat gesagt, schreiben Sie mal Ihre Kontonummer auf. Und dann habe ich das gemacht und dann durfte ich jetzt über meinen Geburtstag nach Israel fahren im Februar. Das war mein zweites Versorgungswunder. Mein drittes war erst vor kurzem. Ich habe kurz bevor ich im Urlaub war, habe ich auch wieder von Freunden Geld bekommen und die wussten nicht, dass ich ein Haus erbe von meiner Mutter. Das habe ich jetzt geerbt. Aber dafür braucht man auch Geld beim Notar. Und genau diese Summe haben die mir geschenkt, ohne dass sie überhaupt wussten, dass ich das mache oder dass das bei mir ansteht. Und das Geld ist sogar aus einem leichten Erbe gekommen. Also was auch interessant war. Und das vierte ist heute passiert. Also ganz frisch. Also da geht es auch wieder um dieses Haus und da muss ich jetzt so eine Steuererklärung machen nochmal dafür. Wenn man so eine Schenkung bekommt, muss man das machen. Habe ich auch nicht die Kohle für. Und habe einfach nochmal eine Chefin gefragt, ob sie mir helfen kann, weil mit ihrer Steuerberaterin, ob die mir dabei helfen kann. Und dann hat meine Chefin gesagt, okay, dann gebe ich dir das Geld und du kannst das über meine Steuerberaterin machen. Ermutigung für euch, Gott ist euer Versorger und er sorgt sich, wenn ihr die Dinge macht, ne, wenn ihr in den Dingen vorangeht, wenn ihr alles andere vorbeilasst und nur, euch nur auf Gott ausrichtet und was ihr auch gerade macht, dann wird er euch versorgen. Wird er euch versorgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und der Rest wird euch hinzugegeben werden. Amen. Ja, Gott ist unser Versorger, ist wunderbar. Er hat alles für uns wirklich vollbracht, er hat alles getan für uns. Und wir haben das Lied gesungen, ich vertraue, ich vertraue, ich vertraue dir. Und es ist wirklich nur eine Sache des Vertrauens eigentlich, gell? Ihm zu vertrauen, dass er Gott ist, er ist Liebe, wir sind seine Kinder, er ist der Vater und er möchte uns einfach versorgen. Er kümmert sich um uns total in allen Bereichen. Nicht nur finanziell, auch seelisch, wenn da irgendwas ist bei dir. Also Gott heilt dich, Gott macht da einfach, setzt dich frei, er bringt dir Befreiung, er bringt alles, er hat dich erlöst. Du bist einfach wunderbar, wirklich in allem versorgt. Und es ist so wichtig einfach, dass wir wissen, dass Gott wirklich uns liebt über alles und er unser Papa ist, unser himmlischer Vater. Und ja, und dass wir uns auch wirklich ihm hingeben, weil in der Familie hat man ja auch Zeit mit seinem Vater, gell? Mit seinen Kindern, ist wie in der Familie, so dass wir auch wirklich uns Zeit nehmen, in seinem Wort lesen, was er uns zu sagen hat, aber auch mal reinhören, wie es jetzt gesagt worden ist, dass wir auch mal ruhig sind, genau. Und ich bin ganz irgendwie wirklich begeistert davon, wie Gott auch, ja, einfach das alles macht und wir sind ja nicht alleine. Ich möchte eigentlich da wirklich auch ermutigen, einfach auch mehr Beziehung zum Heiligen Geist einfach anzufangen, mit dem Heiligen Geist zu gehen, ihn zu sagen, danke Herr für deine Führung, dass er uns wirklich da führen möchte durch den Heiligen Geist und dass er das total, ja, wirklich einfach macht mit uns. Wir dürfen da wirklich auch sensibler immer mehr werden, gell, was der Heilige Geist eigentlich möchte, dass wir eben Dinge entweder auch loslassen oder Dinge auch neu ergreifen, wo vielleicht länger her sind, wo wir mal geglaubt haben für, dass der Heilige Geist wirkt es wieder in uns. Und sobald irgendwas in uns irgendwie wieder aufsteigt oder so, dass wir das da wirklich auch gleich wieder ergreifen und ja, nehmen einfach. Oder wie Sarah gesagt, dass wir wieder Dinge reinsprechen, proklamieren, das, was Gott eben für uns hat. Die haben heute auch irgendwie plötzlich im Geschäft so angefangen, so und im Namen Jesus hab da losgelegt. Das kam so einfach drüber und dachte, ja genau, einfach wieder reinsprechen und da Glaubenssubstanz einfach da ist. Und ich dachte, ja genau, das passiert jetzt, das ist echt wunderbar. Und wir können das uns auch ziehen, gell? Hier, was er erlebt hat mit Versorgung, dass das wirklich mehr auch im Finanziellen auch wieder passiert. Wunder, übernatürliche Versorgung, genau, da können wir uns alles auch ziehen. Also es ist alles wirklich für uns da, ist einfach wunderbar, wirklich wunderbar. Ja, ich habe heute auch wieder dran gedacht, irgendwie, ich habe mal für eine Frau gebetet, die habe ich im Schuhladen, hat die mich angesprochen und sie hat dann eben gesagt, dass sie Probleme hat mit den Zehen oder so, dass sie da Schmerzen hat, da muss sie immer drauf acht haben, dass eben der Schuh so passt, dass sie den tragen kann. Und dann ist natürlich auch bei mir gleich losgegangen, sag ja, darf ich für sie beten? Und dann sagt sie, wie für mich beten? Sag ja, dass eben Jesus, ich glaube an die Bibel, und dass Jesus eben heute noch heilt. Und er möchte da ihnen begegnen einfach, dass sie keine Schmerzen mehr haben und auch wirklich Schuhe tragen können, wo sie gern möchten. Und habe ich für sie gebetet. Und hat sie hingehalten und sagt, ah, das ist ja toll. Und dann wollte sie gleich meine Telefonnummer haben, damit sie das anderen auch erzählen kann und so. Dachte, wow, das wäre jetzt wirklich Erweckung im Schuhladen, gell? Wenn, gleich, wenn sie mir dann alle daheim dann die Bude einrennen, da habe ich mich so gefreut. Dachte, oh ja, so kann ich mir das so richtig vorstellen. Dann ist was los, gell? Leider hat sie sich nicht mehr gemeldet. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Und jetzt fand ich das interessant. Hinterher habe ich nochmal so für die Frau gebetet und habe dann auch gedacht, eigentlich habe ich eigentlich auch Probleme mit meinem Zeh. Und habe mir das dann so gezogen. Und jetzt vor kurzem suche ich meinen Zeh, weil ich den musste ich dann auch immer so schneiden, weil der nicht so richtig gewachsen ist, sondern in die falsche Richtung auch. Und jetzt suche ich den und suche, dachte ich, ja, wo ist er denn? Jetzt habe ich selber Heilung an meinem Zeh erlebt. Also das ist richtig. Der wächst, der ist jetzt schöner wie der andere so. Und der war immer so hässlich vorher. Und dachte ich, ja, wenn Gott drauf ist, dann wird alles schön, gell? Alles schöner. Also es ist schon stark, wie wir wirklich voneinander ziehen können, wie wir eben von Gott nehmen können. Dass, ja, dass Gott wirklich alles hat und wirklich Wunder wirkt, das freut mich auch, dass die Zeit jetzt kommt, wo einfach draußen wirklich Wunder über Wunder dann passieren und wir da voll aktiviert werden, gell? Und ja, und da drin voll gehen in dieser Wunderkraft und ja, dass wir den Menschen einfach erzählen und von Jesus, von seiner Liebe und einfach vorwärts gehen mit ihm. Halleluja. Amen. Ja, Amen. Weißt du, wir gehen raus. Wir gehen raus. Weißt du, wir haben das Leben, um das Leben weiterzugeben. Das Leben ist ein Geschenk. Weißt du, das Leben ist ein Geschenk, was wir bekommen haben von Gott. Und wir haben dieses Geschenk bekommen für uns natürlich auch, dass es uns gut geht. aber wir haben das Leben bekommen, um es weiterzugeben. Ja? Das Leben ist da, damit es sich reproduziert. Ja? Das Leben ist da, dass wir freizügig das weitergeben, was wir bekommen haben. Ja? Also, und das machen wir, wenn wir rausgehen. Wir geben das Leben weiter. Wir geben das Leben weiter. Ja? Und weißt du, jeder gibt das Leben weiter als der er ist. Ja? Weißt du, ich fand das vorher so gut vom Dieter, als der Dieter das gesagt hat, weil Gott hat ja jeden von uns einzigartig geschaffen. Ja? Einzigartig geschaffen. Weißt du? Und jeder von uns repräsentiert Gott auf seine Weise. Ja? Also Gott hat nicht einfach gesagt, hier, ich habe eine Schablone, jetzt mache ich Kinder, ja, und jedes Kind schaut gleich aus. Nee, weißt du, das hat Gott nicht gemacht, sondern Gott hat jeden Einzelnen von uns wirklich individuell geschaffen. Ja, einzigartig. Die Manuela ist einzigartig. Ja, die Marina einzigartig. Ja, weißt du, Dieter einzigartig. Udo einzigartig. Ja, Wir sind alle einzigartig. Weißt du, und Gott hat uns gesetzt an bestimmte Positionen. Und Gott hat uns gesetzt in eine natürliche Familie. Gott hat uns gesetzt an einen bestimmten Ort, wo wir wohnen. Gott hat uns gesetzt an einen Arbeitsplatz, weißt du, wo wir das Leben weitergeben können. Ja? Und weißt du, das, wo der Teufel immer wieder versucht, uns irgendwas einzureden, hat halt sehr oft mit Vergleichen zu tun. Weißt du, du schaust dir deine Geschwister an und denkst so, boah, bei dem passieren die stärksten Wunder. Ja, weißt du, wenn ich das höre oder auch wenn du jetzt Zeugnisse hörst, wie wir es heute jetzt gehört haben, weißt du, dann, ja, man, natürlich können wir uns da dranhängen an die Zeugnisse, können uns das ergreifen, weil das, was für unsere Geschwister ist, ist genauso für uns da. Also können wir uns das nehmen, ja. Aber weißt du, hör auf, dich zu vergleichen. Ja, hör auf, dich zu vergleichen. Weißt du, mir kam das vorher. Versuch's mal so ein bisschen abstrakt zu machen. Weißt du, wenn du dir das Farbspektrum anschaust, weißt du, ich finde Farben find ich immer wieder total faszinierend. Weißt du, weil Gott ist Licht, ja? Weißt du, Gott ist Licht, ja? Gott leuchtet. Und weißt du, wenn du dir Licht anschaust, du kannst Licht aufbrechen in verschiedene Farben, ja? Und weißt du, genauso wie Gott wirklich verschiedene Farben geschaffen hat, so hat er uns geschaffen. Und wenn du dir eine Farbe anschaust, also nimm dir mal Rot, ja. Ich meine, die Farbe Rot, weißt du, was werden, wenn die Farbe Rot sich vergleichen würde mit Blau und sagen würde, oh, Blau ist viel schöner, ich bin halt Rot, ja. Oder Gelb, oh, Gelb ist so eine schöne, fröhliche Farbe. Aber ich bin halt rot, ja. Oder wenn Grün sagen würde, Mensch, Rot wäre echt super, ja. Ja. Das, weißt du, das Vergleichen, das bringt uns nicht weiter. Weißt du, Gott hat uns geschaffen als der wir sind, ja. Und wenn wir wirklich als der wir sind, wirklich mit Gott, weißt du, in dieser Gemeinschaft mit Gott, es kommt wirklich, wie wir es auch schon gehört haben, sehr viel aus der Beziehung mit ihm. Und wenn wir wirklich ihn suchen, wenn wir wirklich sagen, Herr, zeig mir einfach, ja, als wen du mich gemacht hast oder wozu du mich berufen hast, ja, du kannst es dir wirklich zeigen lassen von Gott, ja. Weißt du, wenn du es wieder mit den Farben nimmst, hast du ein Grün ist dann eben nicht neidisch auf Blau, weil Grün sagt, boah, Grün, das ist so toll, weißt du, in der Natur gibt's, weißt du, so viel Grüntöne, wie sich alles toll, ja. Rot ist total stolz drauf, weißt du, Rot ist so eine richtige Signalfarbe, das leuchtet richtig, ja. Oder Gelb natürlich auch, ja. Ja, bunt, genau. Ja, aber lass dir einfach von Gott zeigen, wer du bist, ja, zu wem er, oder was er einfach, wozu er dich geschaffen hat, ja, und vergleich dich nicht mit allen anderen um dich rum, ja, sondern schau wirklich, und jeder von uns ist einzigartig, und es ist ja, weißt du, wenn du es wieder im Gesamten siehst, jede Farbe, ja, wenn du weißes Licht haben willst, weißes Licht ist die Summe aller Farben. Ja, ist die Summe aller Farben. Wenn du irgendeine Farbe weglässt, dann bekommst du kein weißes Licht, dann bekommst du irgendeinen Farbstich. Ja, weiß ist die Summe aller Farben. Und genauso wie die Summe aller Farben weiß gibt, so braucht es jeden einzelnen von uns, damit Gott auf dieser Erde wirklich in Vollkommenheit sichtbar wird. Ja? Und wenn einer, ich spreche jetzt von einem oder wenn mehrere ihren Platz nicht einnehmen, weißt du, dann fehlt etwas. Dann fehlt etwas. Ja? Deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir einfach uns zeigen lassen, dass wir schauen, was hat Gott mit mir vor? Was hat Gott mit meinem Leben vor? Ja? Weißt du, natürlich lassen wir uns inspirieren. Wir lassen uns inspirieren von Männern Gottes, Frauen Gottes, weißt du, die aktuell wirken weltweit, die in der Vergangenheit gewirkt haben weltweit. Weißt du, davon lassen wir uns natürlich inspirieren. Ja? Aber trotzdem ist es wichtig, einfach reinzuhören, reinzuschauen. Herr, was hast du mit mir vor? Ja, weil du kannst nur dein Leben leben. Du kannst nicht das Leben, ich kann nicht das Leben von der Manuela leben. Das funktioniert nicht. Ich kann mein Leben leben. Ja, natürlich. Ich kann mein Leben leben und ich kann das Allerbeste aus meinem Leben machen. Ja. Ja, weißt du, das kann ich machen. Ich kann wirklich das Allerbeste aus meinem Leben machen. Ja. Aber dazu hilft es mir halt nicht, wenn ich mich ständig irgendwo vergleiche. Ja. Da hilft es mir einfach, wenn ich einfach in Verbindung mit Gott einfach reinschaue, Herr, was hast du vor mit mir? Ja? Was hast du geplant in meinem Leben? Was willst du wirklich, dass ich tun soll hier? Ja? Und so lässt du dich inspirieren, so lässt du dir einfach Dinge zeigen von Gott, die einfach dran sind. Ja? Und so gehst du raus und betest für Leute. Ja, weißt du, jeder hat da seine Schwerpunkte vielleicht, ja. Du musst dich auch nicht auf eine Dinge spezialisieren und denken, das ist halt jetzt meins, das ist nur meins, sondern weißt du, du kannst ja auch von deinen Geschwistern, wie ich dir gesagt habe, kannst du auch wirklich Dinge ziehen. Wenn du einfach siehst, hey, weißt du, der betet einfach für Kranke und für die einfach Krebs haben und die werden gesund, das will ich auch, ja. Ich habe bisher nur vielleicht für Leute gebetet mit irgendwelchen Wirbelsäulenproblemen. Ja? Ich will auch, ja, dass wenn ich für Leute bete mit Krebs, dass sie wirklich gesund werden. Ja? Oder andersrum oder wie auch immer. Ja? Aber also geh wirklich mit dem, was Gott dir gegeben hat. Ja? Es ist wirklich, ja, wirklich auch ein Schlüssel, einfach mit dem zu gehen, was er dir jetzt schon gegeben hat. Ja? Nicht auf irgendwas zu warten und immer auf irgendwas schauen und sagen, ja, wie ich das erlebe, was der erlebt, dann mache ich das auch, ja, sondern geh einfach mit dem, was Gott dir gegeben hat, weißt du? Und auf diesem Weg wird er wirklich dir immer noch mehr hinzugeben, ja, und du streckst dich natürlich aus nach den Dingen und nimmst sie dir, ja, und das ist unser Leben, weißt du, wir geben das weiter, was wir empfangen haben und wir werden dadurch immer nur noch mehr beschenkt, weißt du, Gott beschenkt uns jeden Tag neu. Gott beschenkt uns jeden Tag neu. Wir haben dieses riesige Geschenk dieses neuen Lebens. Ja? Also wir werden jeden Tag neu gefüllt von Gott. Ja? Wir können jeden Tag, jede Sekunde können wir einfach tanken von ihm. Jede Sekunde können wir uns wieder frisch füllen lassen von ihm. Ja? Das steht uns zur Verfügung. Es ist alles da. Ja? Und dann geben wir es weiter. Ja? Verbreiten es, wo wir gerade sind. Im Alltag, beim Einkaufen, am Arbeitsplatz. Wo du bist, du gibst einfach dieses Leben weiter. Ja? So gehen wir. Amen. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob er es gemerkt hat, aber wir haben heute so einen schönen Punkteplan bekommen, heute Abend. Das heißt, wir haben angefangen mit Gott intim zu sein, ja, also das heißt, mit ihm Zeit zu verbringen, einfach mal, ne, ich nehme es einfach mal so, das Wort zu nehmen, ne, wenn du im Wort liest, ja, dann bist du intim mit Jesus, weil letztendlich ja, im Wort ist Jesus oder er ist das Wort, das lebendig gewordene Wort. Und wenn du auch im Wort liest, wenn du darüber meditierst, wenn du Zeit mit ihm verbringst, ja, dann entsteht eine gewisse Intimität. Und umso mehr du da drin liest, um zum nächsten Punkt zu kommen, umso mehr du da drin liest, desto mehr erkennst du auch deine Identität in ihm. Ja? Weil es ist einfach wichtig, die Identität zu kennen, wer wir sind. Denn nur wenn wir wissen, wer wir sind und was uns auch zusteht, nur dann können wir auch letztendlich die ganze Versorgung letztendlich auch bekommen. Und wir können auch nur dann letztendlich auch richtig auf die Straße gehen und andere Menschen wieder zu Jesus führen, wenn wir wissen, wer wir sind. Ne? Wenn wir immer denken, wir sind das Allerletzte, das Allerschlimmste und mit uns hat es Gott nicht gut gemeint. Und dann auf die Straße gehen und andere Leute von Gott zu überzeugen, wird ziemlich schwer, weil du selber noch nicht überzeugt bist von dem Ganzen. Ja? Wenn du nicht weißt, dass Gott dich liebt, dann wird es ein leichtes sein, für einen Teufel dich immer wieder abzubringen. Ja? Wenn du nicht weißt, was dir gehört, dass es Gott gut mit dir meint, dass er dein Versorger ist, dann wird es dem Teufel ein leichtes sein, dich davon abzubringen, was Gott eigentlich für dich geplant hat, für den Weg auch, was letztendlich auch der Tobi gesprochen hat. Ja? Deswegen ist es so wichtig, diese Intimität mit Gott, mit Jesus zu haben, daraus auch zu lernen, zu wissen, hey, das bin ich wirklich. Ich bin so wie er, ja, in dieser Welt. Mein Geist ist neu geboren. Ich bin aus der DNA Gottes. Letztendlich, mein Geist ist aus der DNA Gottes. Und das, was im Wort Gottes drinsteht, das bin ich und nicht, was irgendwelche Menschen mal zu mir gesagt haben. Ja. Und ich glaube einfach, dass, und ich selber immer noch, dass wir teilweise wirklich noch damit kämpfen, mit Prägungen aus unserer Vergangenheit. Ja? Das muss noch nicht mal schlechte Worte gewesen sein, in dem Sinne, dass dich jemand runtergemacht hat. Es sind allein schon Prägungen, mit welchen Worten werfe ich um mich, wie sehe ich mich, wie sehe ich andere, wie bin ich aufgewachsen, bis natürlich dahin, dass deine Eltern vielleicht nicht nett zu dir waren, ne, bis zu Misshandlungen oder was auch immer. Aber letztendlich ist es egal, woraus wir gekommen sind mit unserem natürlichen Leben, weil das ist das gehört unserer Vergangenheit an. Ne? Wir sind dieser natürliche Same, der gesät worden ist, gehört der Vergangenheit an, weil wir sind wiedergeboren aus einem unvergänglichen Samen, nämlich dem Wort Gottes bei unserer Wiedergeburt. Und damit hat ein komplett neues Leben angefangen. Also es ist egal, ob du letztendlich aus einem Ghetto entstammst, ob du deine Eltern kein Geld hatten oder wie sie mit dir umgegangen sind, wie auch immer. Wenn du wirklich deine Identität in Jesus gefunden hast, dann bist du eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch und dir steht alles offen, die ganze Welt steht dir offen, alle Möglichkeiten stehen dir offen mit allem, was Gott dir zur Verfügung gestellt hat. Und da ist es einfach wieder wichtig, dass wir uns nicht vergleichen, ja? Na, es muss nicht jeder so sein wie ich, wie die Manuela oder wie der Tobi oder wer auch immer. Na, es wäre langweilig, wie es der Tobi auch gesagt hat. Die ganze Farbenfrohheit würde fehlen. Es wäre komplett langweilig, wenn jeder die gleiche Farbe hätte. Ja? Und so ist auch Gott nicht. Gott ist nicht langweilig, sondern Gott ist wow. Ja? Da ist so viel da drin, da ist so viel Genialität drin, da ist so viel, ja, einfach, ich kann es gar nicht anders sagen, als wow drin. Und aus uns hat er auch, aus jedem Einzelnen von uns hat er ein Wow gemacht, ja. Er hat einfach ein Wow gemacht, ja. So wie er dich geschaffen hat, du bist einfach Wow in Gottes Augen. Und das müssen wir einfach für uns mal annehmen, dass wir Wow sind, ja. Dass wir einfach Wow sind, genau. Sag's einfach mal zu deinen Nachbarn, Wow. Wow. Ja. Wir teilweise schauen wir vielleicht noch die Leute krumm an, die dann nicht so sind, wie wir das erwarten, aber Gott hat sie letztendlich wow gemacht und es steckt so viel Potenzial in jedem Einzelnen und in jedem Einzelnen steckt ein anderes Potenzial drin, ja. Ich könnte den Job nicht machen, was weiß ich, was Valerie macht, zum Beispiel in die Schule gehen, die Kinder zu unterrichten, das wäre jetzt nicht so mein Ding. Dafür wäre vielleicht für jemand anders nicht das, was ich mache, mein Ding. Aber jeder hat uns woanders reingesetzt, ja, in einen anderen Bereich reingesetzt. Und da, wo wir uns letztendlich auch, wo der Weg dann letztendlich auch für uns ist. Deswegen ganz wichtig, unsere Identität zu wissen in dem Weg, was Gott für uns vorbereitet hat, und uns nicht anlügen lassen, auch das, was der Dieter gesagt hat, uns nicht anlügen lassen, weil das bringt uns ständig von dem Weg ab. Ja? Und wenn wir das tun in unserem Umfeld, wenn wir diesen Weg gehen, dann werden wir merken, dass die Versorgung da ist, dann werden wir merken, dass es funktioniert, was wir auch tun, und dann werden wir auch merken, dass wir ansteckend sind für unsere Umgebung, ja, und dass wir das einfach auch weitergeben dürfen. Und das ist letztendlich das, was Gott ja auch möchte. Gott hat uns den Auftrag gegeben, und auf das kommt es eigentlich drauf an. Es kommt nicht drauf an, dass wir den besten Job haben und ganz viel Geld verdienen oder was weiß ich was, oder auf Hawaii die ganzes Jahr Urlaub machen, wobei da hat es gebrannt, da ist vielleicht auch nicht gerade so schön, weil jetzt da in manchen Regionen gerade da. Also, was weiß ich, in dem schönsten Ort auf der Welt Urlaub den ganzen Jahr verbringen, das ist nicht unser Job. Ne? Unser eigentlicher Job ist, Menschen zu Gott zu führen. Und dafür hat er uns ausgestattet und dafür gibt uns Gott alles, was wir brauchen, und er setzt noch eins drauf, dass wir es auch genießen dürfen, das Ganze zu tun. Ja, das sagt letztendlich das Wort Gottes. Ja, und das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Da hat mir der Heilige Geist hat mir das so im Urlaub einfach auch nochmal gezeigt, wo ich dann auch nochmal so angespornt worden bin, wirklich jetzt auch noch aktiver zu werden, weil er hat mir das so gesagt. Und ich will einfach mal die Frage an euch stellen: Wie seid ihr zu Jesus gekommen? Ist euch ein Engel erschienen? Wie seid ihr zu Jesus gekommen? Dein Engel. Ja, also wie seid ihr zu Jesus gekommen? Über einen Freund? Über eine Freundin? Über den Fremden? Okay, Pastor Georg. Ihr seid letztendlich, wenn man es auf einen Nenner bringt, irgendein Mensch hier auf dieser Welt hat euch von Jesus erzählt. Ja? Oder? Und wenn es eure Eltern waren. Also irgendjemand hier auf dieser Welt hat euch von Jesus erzählt. Aber wenn es derjenige, wenn er sich nicht getraut hätte, dir von Jesus zu erzählen, wenn er es nicht immer wieder oder mehrere vielleicht auch versucht hätten, dir von Jesus zu erzählen, dann würdest du jetzt nicht hier sitzen, du würdest ihn nicht kennen und du würdest leben letztendlich, wie die Welt lebt. Deswegen ist es so wichtig, auch wenn der sich nicht gleich bekehrt vor dir, aber deswegen ist es so wichtig, dass wir, die wir Jesus kennen, wirklich auch rausgehen und ob sie es hören wollen oder nicht, einfach von Jesus zu erzählen. Weil es ist so wichtig, weil nur durch uns, nur durch diejenigen, die Jesus kennen, kannst du andere oder können die anderen wieder zu Jesus kommen. Deswegen ist unser Job so wichtig und es sollte unser erster Job sein, zu gucken, dass wir Menschen zu Jesus führen. Weil wenn die nicht getoucht werden durch dich, dann werden sie es vielleicht nie und gehen verloren und kommen nie in dieses Leben rein. Ja, und es hat mir einfach der Geist einfach so nochmal im Urlaub gezeigt, ja, auch wenn es manchmal vielleicht noch so Menschenfurcht oder so da ist, aber das muss einfach weg, weil mit diesem Gedanken, ne, ich wäre nie zu Jesus gekommen, hätten es nicht ein paar Leute oder hätte Gott nicht ein paar Leute zu mir geschickt, die immer wieder angeklopft hätten, die immer wieder was gesagt hätten, bis ich soweit war und ich gesagt habe, ja, Jesus ist mein Herr. Ja? Und wenn es bei dir die Leute nicht angeklopft hätten, dann wärst du auch nicht da, wo du heute bist. Und wir hätten dieses Leben nicht. Deswegen wirklich nochmal so wichtig, Intimität mit Gott, um mit ihm zu gehen, die Führung zu haben, dann in der Bibel lesen, damit wir wissen, wer wir sind. Und dann aber auch rausgehen, ja, es ist schön, wenn wir uns, der Pastor hat es, glaube ich, auch gesagt, ne, es ist schön, wenn wir uns immer füllen, aber das muss halt auch raus, das muss raus in die Welt. Ne. Da müssen wir bei den einzelnen Menschen da in unserem Umfeld auch mal anklopfen und auch wenn es vielleicht für die unangenehm ist oder für uns vielleicht auch unangenehm ist, aber lasst es uns nicht für uns behalten, das, was wir haben. Ich meine, wir haben das schönste Leben, wir haben es gerade gehört, Versorgungswunder über Versorgungswunder. Ja. Und ich glaube, da gibt es einige Berichte auch noch von euch, die ihr erzählen könntet, wo einfach Gott eingegriffen hat, wo Gott Wunder getan hat. Ja, und das wollen wir doch nicht vorenthalten. Ne? Ich meine, die anderen, die werden vom Teufel getrieben, da ist so viel Leid und das muss weg. Ne? Die Dunkelheit, die muss weg. Deswegen auch nochmal ein Ansporn an heute Abend, an euch alle und auch an mich persönlich. Lasst uns da wirklich mehr tun. Lasst uns mehr tun, lasst uns die Gelegenheiten nutzen, die wir haben, egal wo wir hinkommen, von Jesus zu erzählen. Und wenn sie es nicht hören möchten, was soll's? Na? Aber wenn sie es hören möchten, wow. Na? Und vielleicht muss bei der Person dreimal jemand anklopfen, viermal, bei mir musste auch mehrmals jemand anklopfen. Na? Aber es hat dann letztendlich gefruchtet. Ja? Und irgendwann ist es soweit, wo es einen Touch macht, ja, wo es einen Touch macht, ja. Und wir dürfen auch die Menschen vor Gott bringen im Gebet, mit Fürbitte und so weiter. Auch da möchte ich, auch da hat mich der Heilige Geist einfach nochmal ermutigt, wirklich Fürbitte zu tun für die Menschen in unserem Umfeld, die Menschen vielleicht im Job oder so, die noch nicht bekehrt sind, die in der Familie oder so. Einfach da auch ins Gebet reingehen, ne? Dafür beten, dass wirklich der Schleier von ihren Augen gelüftet wird, dass sie eine persönliche Begegnung mit Gott haben. Je nachdem auch, wie es der Heilige Geist führt, auch da ist es wieder unterschiedlich, ne? Lasst euch da wirklich vom Heiligen Geist führen, aber lasst uns da wirklich auch ein Gebet reingehen und wirklich auch Fürbitte tun für die Menschen und uns da vom Heiligen Geist auch leiten lassen. Genau. Das ist wirklich so ein Anliegen, was ich für heute Abend einfach hatte, da noch, ja, da gibt's noch mehr, ne? Da gibt's noch mehr, was wir da einfach tun dürfen, ne, geführt vom Heiligen Geist. Und wir haben es ja auch heute gehört und auch freigesetzt, die Wunder, ne, die Wunderwirkung, was dann auch letztendlich dann auch passieren wird, ne, dass da noch mehr Wunder, noch mehr Zeichen und Wunder passieren wird. Und das Zweite, was ich heute so einfach als Punkt hatte, war das gerade das Thema Versorgung, was sich auch so durch den Abend heute gezogen hat. Und da möchte ich einfach auch nochmal das Ganze aktivieren heute Abend, weil ich einfach glaube, dass Gott uns in jedem Bereich unseres Lebens versorgen möchte und uns da auch den Frieden geben möchte. Ich meine, es gibt nichts, negativ Aufregenderes, als dass du dir ständig Gedanken machst über deine Versorgung oder wenn du gerade in Nöte bist, wenn da das Gedankenspiel anfängt, das ist einfach unangenehm für deine Seele. Ne? Aber das muss nicht sein. Ne? Es muss nicht sein. Deswegen auch das Bild auf dem Wasser, wo wir wirklich genießen dürfen, wo wir wirklich, wo es Gott einfach übernimmt, ja, wo er uns einfach weiter reinzieht und er uns aber mit allem versorgt, was wir benötigen. Ich habe da auch die letzten wieder auch ein Versorgungswunder gehabt. Früher hatte ich echt immer so meine Schwierigkeiten auch mit finanziellen Sachen. Also da bin ich schnell ins Gedankenspiel reingekommen, wo meine Seele rebelliert hat. Ne? Und vor kurzem ist mir das wieder passiert, wo ich mir gedacht habe, wow, da habe ich jetzt doch was dazugelernen dürfen, sage ich mal, dank Gott. Ich habe von mal, also zuerst hat mein Steuerberater gesagt, ich müsste, 6.000 Euro nachzahlen, Steuererklärung. Danach hat das Finanzamt sich gemeldet, ja, durch mein damals, also was damals alles passiert ist, da habe ich die Steuererklärung gemacht, jetzt sind es 70.000 Euro, was ich nachzahlen müsste. Der Bescheid wäre jetzt dann auch raus. Ne? Dann habe ich so, mein Vater, der war da im Finanzamt mal, den habe ich dann gefragt. Dann hat er dann gleich die Panik gemacht und hat gemeint, ja, da muss man sofort Einspruch und alles einlegen. Ich meine, er hat ja recht vom Ding her, weil irgendwann ist er rechtskräftig, dann kann man da nichts mehr tun nach einem Monat. Ne? Und da muss man das und das tun. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich ganz ruhig war und ich gesagt habe, Herr, du siehst die Situation da und das kann eigentlich... Das kann nicht sein und ne, und ich vertraue dir jetzt auch da und dann habe ich dann auch noch mit dem Steuerberater und alles geregelt. Der hat dann auch noch mal mit dem von dem Finanzamt, dann ging es hin und her. Und das Ende vom Lied war jetzt, da hat er mich heute wieder angerufen und hat gemeint, ja, ich kriege jetzt eine Rückzahlung, ich kriege noch Geld raus. Ja, also ja, aber man kann da seelisch gesehen schon mal in ein Ding reinkommen ja, wo man dann mitgezogen wird und auch nach unten gezogen wird, ne? Und da möchte ich einfach ermutigen, Gott ist da. Gott ist da und er versorgt uns mit allem, was wir benötigen, und er setzt noch eins drauf, das wir geben können, ja? Und da einfach, ich möchte es einfach wirklich heute Abend nochmal aktivieren, diese Versorgung von Gott, egal in welchem Bereich wir die jetzt benötigen, ob es jetzt im finanziellen Bereich ist, ob es irgendein anderer Mangel ist, auch letztendlich, er versorgt uns mit Gesundheit, ne? Er versorgt uns mit allem, mit Liebe, mit allem, was wir benötigen, ja? Und da möchte ich einfach heute Abend jetzt auch nochmal beten für uns alle, und lasst uns da einfach zusammen jetzt da, ja, nochmal ins Gebet reingehen und das wirklich aktivieren, weil ich glaube einfach, Gott hat da noch viel, viel mehr für uns vorbereitet. Wir holen die Hälfte, glaube ich, gar nicht ab, was Gott eigentlich für uns vorbereitet hat. Der hätte noch viel, viel, viel mehr, bloß wir haben unsere Grenzen teilweise so eng gesetzt, wo wir Gott selber begrenzen, wo wir es gar nicht glauben, dass das möglich ist, aber ich glaube einfach, da möchte Gott mehr. Genau. Ich möchte einfach für uns da gemeinsam beten. Genau. Ja, Herr, ich danke dir da, dass du so ein genialer Papa bist, dass du für uns bist und nicht gegen uns bist, Herr. Und ich danke dir jetzt, Herr, dass du auch unser Versorger bist und du meinst so gut mit uns, Herr. Und wir wollen da wirklich unsere, wie es in der Bibel heißt, unsere Zeltpflöcke weitersetzen. Wir wollen da dir mehr vertrauen. Wir wollen da mehr in diese Tiefe reingehen und wirklich auch in dieser Ruhe bleiben und auch unsere Seele immer wieder beruhigen, dass das alles in Ordnung ist, weil du es in der Hand hast. Und so danke ich dir, Herr, für jeden Einzelnen, der heute da ist, der im Livestream ist, der auch zuschaut. Ich danke dir, Herr, für Versorgungswunder. Ich habe das einfach so stark heute im Geist. Ich danke dir für Versorgungswunder in jedem einzelnen Bereich unseres Lebens, Herr. Sei es ja für unsere Gesundheit, Versorgung, das da ist, Herr. Im Finanziellen danke ich. Ich möchte es nochmal freisetzen für Versorgung, Herr. Ich danke dir, ich habe das einfach gerade, Geschäftsaufbau für Versorgung im Namen Jesus. Ich danke dir, Herr, bei Beziehungen, bei Liebe, Herr, für Versorgung, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns voll ausstattest mit allem, was wir wirklich benötigen, Herr. Ich danke, dass du sogar noch eins draufsetzt, Herr. Ich danke dir da dafür, und wir setzen das jetzt frei, diese Versorgung vom Himmel in dem Namen Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr, dass da, ja, du willst nichts zurückhalten, aber ich danke dir, dass wir jetzt da wirklich das alles leerräumen, was du für uns da geplant hast, Herr. Ich danke dir da dafür. Ich höre einfach, oder ich habe einfach gerade im Geist auch größere Wohnungen oder Häuser, wo mehr Platz gebraucht wird. Ich danke dir da dafür, Herr. Größere Geschäfte, im Businessbereich. Ich danke dir da dafür, Herr. Danke, Herr. Ich sehe auch gerade, jemand hat die Erwartungshaltung, noch mehr Menschen zu Jesus zu ziehen. Auch das setzt man frei in dem Namen Jesus, Herr, dass dieser, ich sehe da einfach gerade so einen Umkreis, so einen Radius, und wie der Radius einfach größer und größer und größer und größer wird. Auch das setzt man frei in dem Namen Jesus. Wir setzen das nochmal frei mit mehr Wunder, noch größere Wunder für Zeichen und Wunder, Herr. Ich danke dir da dafür im Namen Jesus, Herr. Danke, Herr, dass du unser Versorger bist, Herr. Da, wo auch, ich habe einfach gerade das Wort Einsamkeit gesehen. Danke, Herr, wo da Versorgung der Liebe ist, Herr, der Freundschaften ist, Herr, in dem Namen Jesus. Danke, Herr, danke, Herr, danke, Herr. Danke, Herr, für deine Versorgung. Danke, Herr, für deine Liebe, Herr, in Jesu Namen. Danke, Herr. Amen. Amen. Amen. Amen.